Vor dem Hintergrund des grünen Parks, der zum Ufer des Sangra abfällt, erhob sich der restaurierte maurische Pavillon mit seiner präarabischen Kuppel. Relikt aus der alten Zeit des Kurbades, das Jara del Rio schon berühmt machte, als hier noch die Abderrahmans, Al-Mutamids und Al-Masors in den schwefelhaltigen Wassern ihre Flohbisse kurierten. Fühlen Sie sich deprimiert? Ein wenig. Trinken Sie Wasser. Viel Wasser. In Form überall sich anbietender Flaschen wurden die Kurgäste unablässig daran erinnert, pro Tag mindestens 2-3 Liter Wasser zu trinken, um viel zu urinieren und die toxischen Stoffwechselabfälle auszuscheiden. Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Wasser zu trinken. Gastein reichte Carvalho den Pass der Kurklinik. Der Pass war ein Doppelkärtchen mit Kästchen, die für eine Reihe von Eintragungen vorgesehen waren. Täglich das Gewicht? Unmittelbar nach dem Aufstehen der morgendliche Schritt auf die Waage, die Damen im Schlüpfer, die Herren im Slip. Eine Erfahrung, die das Selbstwertgefühl am meisten in Frage stellt. Der festgestellte Blutdruck? Medizinische Kontrolle ist unerlässlich. Darauf beruht die Seriosität unserer Behandlung. Die vorgesehenen Einläufe. Unumstößlich festgelegte Rückfälle in alte Kindheitsschrecken. Und weiter ging es auf dem Doppelkärtchen des Kurpasses mit der Zahl der Fastentage, den Tagen der Normalisierung bis zum Tag der Abreise und den vorgeschriebenen Unterwassermassagen. Und die Fangopackungen? Fangopackungen halte ich bei Ihnen nicht für nötig. Sie sind doch kein Rheumatiker. Die Fangopackungen waren einer der Hauptgründe, die mich veranlassten, hierher zu kommen. Nun gut, das ist kein Problem. Sie können die Fangobäder hier oben mit den modernen Einrichtungen neben dem Massageraum nehmen. Oder auch unten im antiken Raum des alten Kurbades. Carvalho entschloss sich für den alten maurischen Pavillon. Wird man von Männern oder Frauen massiert? Masseure haben kein Geschlecht. Dr. Gastein war der Chef des medizinischen Teams. Aufgrund seines Alters und seiner ausländischen Herkunft, munkelten die spanischen Kurgäste, die argwöhnten, dass Faber und Faber mehr Vertrauen zu deutschen und schweizerischen Fachkräften hätten als zu spanischen. Der iberische Beitrag zur Kurklinik bestand im Wesentlichen aus der Landschaft und dem subalternen Personal des Unternehmens. Es wundert mich, dass Sie die Fangoabteilung des alten Kurbades erhalten. Dr. Gastein blickte von dem Rezept auf, das er gerade ausstellte, und es dauerte eine Weile, bis er Carvalhos Frage begriffen hatte. Es besteht da ein Beschluss der Gemeinde, schon seit rund 200 Jahren, wonach die Ortsansässigen und die in der Umgegend bis nach Bolinches das Recht auf Nutzung der schwefelhaltigen Wasser haben, wem auch immer die Konzession gehört. Nun hat die Wassermenge der Quelle abgenommen und erlaubt einen Betrieb wie früher nicht mehr. Aber ein Teil dient zur Verwendung in der Klinik und ein Teil, um dieser übernommenen Verpflichtung nachzukommen. Aber es gibt noch etwas anderes, das man nicht vergessen sollte. Sehen Sie, Badeorte haben alle eine Art magischer oder kultischer Vergangenheit, wenn Sie so wollen. Die Heiligkeit des Ortes in einem gewissen Sinn sollte nicht angerührt werden. In Abwesenheit der Gebrüder Faber lag die Leitung der Kurklinik in den Händen der dynamischen Madame Fjodorowna, die sich diese Aufgabe mit dem Geschäftsführer Senor Molinas teilte. Eine große kubische Russin mit dem Gesicht einer gealterten Puppe, die unermüdlich den Fastenden bei Fruchtsaft oder Gemüsesuppe aufmunternd zur Seite stand. Haben Sie schon einmal bedacht, Senor Carvalho, wie wahrhaft wunderbar doch die Geschenke der Natur sind? Denken Sie nur an dieses kleine und doch so außerordentliche Wunder eines Karottensaftes, wie den, den Sie soeben trinken. Madame Fjodorowna pflegte sich dann selbst ein Glas der göttlichen Gabe kommen zu lassen, kostete und schnalzte mit der Zunge. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Ich bezweifle das, Madame Fjodorowna, ich bezweifle es sehr. Sie müssen das Vertrauen zu Ihrem Körper wiederfinden. Ihr Körper ist Ihr bester Freund. Er ist ein Gauner, Signora, er ist ein ausgekochter Halunke. Nach jeder aufbauenden Erfahrung betrachtete Carvalho seinen nackten, sündigen Körper im Spiegel des Badezimmers und nach anfänglichen Depressionen durchströmten ihn bald häufiger die seltsamen Euphorien des Entschlackungsprozesses. Ich, Pepe Carvalho, Privatdetektiv, vergiftet von Stockfisch, Alpilpil, jungen Bohnenkernen mit Venusmuscheln, Kartoffeln mit Chorizo a la Riojana, Brioche mit Foie Gras und Ochsenmark, Reis in Sepia-Tinte, Seehechtpudding und Muscheln in Weinsauce und der unverzichtbaren Lebensnotwendigkeit eines jeden Katalanen in Form von Weißbrot, abgerieben mit Tomate und übergossen mit Olivenöl. Er betrachtete im Spiegel diesen Körper da, von dem es hieß, er sei der beste Freund des Menschen und zeigte mit dem Finger auf die Stelle, wo in etwa die Leber sitzen musste. Von mir aus kannst du platzen, du Dreckstück. Den ersten Tag hatte Carvalho der beunruhigenden Frage, was er da überhaupt wolle, zum Trotz damit zugebracht, den Ort und die Leute kennenzulernen. Dann kam der Tag der Darmreinigung und die ersten beiden Tage mit Fruchtsäften und Gemüsebrühe. Später wurde er dann von der Routine der Klinik eingefangen, der Erwartung des Wiegens, der Gymnastik, des Swimmingpools, und er vereinbarte sogar einen Termin mit dem Tennislehrer, um seine seit langem nicht mehr praktizierten Kenntnisse wieder aufzufrischen. Aber bitte mit Eleganz! Der Tennislehrer war ein alter und bedächtiger, schlanker Deutscher und hieß von Trotter. Denken Sie immer daran, dass Sie nie auf die besten Tennisplätze eingeladen werden, wenn Sie ohne Eleganz spielen. Von Trotter bemühte sich darum, Carvalho das Tennis im Stil eines Gottfried von Kramm nahezubringen. Wenn Sie viel laufen, werden Sie den Ball zwar zurückschlagen, aber ohne Eleganz. Wir spielen hier Tennis, nicht Squash. Von Trotter tanzte das Tennis, als sei es die Invitation à une danse. Carvalho befolgte alle Ratschläge, so gut es ging, und nach ein paar Tagen Übung fühlte er sich wieder ganz in seinem Element. Was Sie da machen, das sind keine Tennisaufschläge, sondern Mordanschläge. Denken Sie daran. In der Gemeinsamkeit der Gymnastikstunde fanden die kurenden Gäste sich zumeist miteinander vereint. Alle mehr oder weniger der Pflicht gehorchend, mit Ausnahme von Mrs. Simpson. Die zweifach verwitwete 65-jährige Dame aus den Vereinigten Staaten war geradezu versessen auf Gymnastik. Mrs. Simpson hielt ihren straffen, durchtrainierten Körper in permanenter dialektischer Spannung gegen den passiven Widerstand von Zellen zwischen Selbstmord und Zellulitis und demonstrierte ihre geradezu erschreckende Ausdauer bei jeder Gelegenheit, zum ungläubigen Erstaunen und hasserfüllten Neid der übrigen Teilnehmer. Wahnsinn! NATO-General Jules Delvaux hatte die Freundlichkeit gehabt, einer Cholesterinkur wegen der Klinik der beiden Faber zu beehren. Alors c'est extraordinaire. Ein Mann in den 60ern, schlank, trotz des gewölbt vorspringenden Bauches, mit schütterem Haar zwischen rötlich und braun und den Backenbart etwas angegraut. Ja, wirklich, das ist Wahnsinn. Don Ernesto Villavicencio war ebenfalls 60, kurzatmig, hatte die Knöchel eines Elefanten und sein massiger Körper trug diese Last im Dienste des Herzens eines Infanterieoberst AD. Don Ernesto suchte aus beruflicher Verwandtschaft beständig die Nähe des NATO-Generals, aber sein ungeteiltes Lächeln galt einer schlanken, blonden Schweizerin, deren Aufmerksamkeit sich mehr auf den makellosen Sitz ihres Tänzerinnen-Trikots richtete als auf die Anweisungen des Gymnastiklehrers. Helen Frisch hatte ihre festen, langen Glieder vor kurzem erst von der Sonne auf einer Kreuzfahrt vergolden lassen. San Francisco, Panama, Antigua, Jamaika. Ihr Ehemann wich nicht von ihrer Seite und beobachtete alles und jeden mit großer Wachsamkeit. Karl Frisch war etwas korpulent und fast kahl, aber von einer muskulösen Rundheit, dass man ihn für einen athletischen Manager hätte halten können. Sein depressives Schweigen und Brüten aber machten ihn zu einer rätselhaften, pathetischen Erscheinung. Manch einer der Kurgäste hatte Helen und Karl in abgelegenen Winkeln des Parks dabei überrascht, wie ihre Hände mit mechanischer Zärtlichkeit seinen Kopf streichelten, der einsam und wie abgehackt in ihrem Schoß lag, während sie eine Litanei tröstender Worte murmelte. Er schluchzte. Er weinte wie ein Kind. Die Tränen liefen ihm nur so herunter. Der Baske neigte zu einer übertriebenen Darstellung der Dinge. Leck mich am Arsch, die Alte sieht verdammt gut aus. Telmo Dunyabetia war ein baskischer Industrieller mit 15 Kilo Übergewicht und dem Bedürfnis, sein Blut zu säubern. Ich bin einfach noch zu jung, um dick zu sein. Dabei verteilte sich sein Übergewicht auf dem massigen Körper des Nachfahren eines Holzfällers, der seinerzeit ein Sägewerk aufgebaut und eine Dynastie ins Leben gerufen hatte, die nun auf Dunyabetia lastete wie ein heiliger Berg. Eines Tages fasste er sich ein Herz und fragte die schöne Schweizerin nach dem Grund ihres Klinikaufenthalts. Sie haben das doch verdammt nicht nötig. Bei ihrem Aussehen. Helen brach in schallendes Gelächter aus. Natürlich nicht. Aber Karl macht eine wirklich schwere Krise durch. Karl, Frisch, zu wachsam, als dass ihm die Vertraulichkeit entgangen wäre, stürzte fast hysterisch herbei, um seine Frau vor der baskischen Gefahr zu retten. Dunja Betia nutzte jede Gelegenheit, um irgendwelchen Unfug anzustellen, und geheime Lichter blitzten in seinen dunklen Augen auf, wenn er dabei war, einen neuen Streich auszuhacken. Seine verrückten Einfälle wurden am intensivsten und mit zynischem Vergnügen von einem Großgrundbesitzer aus Jerez unterstützt. Juan Sullivan Alvarez de Tolosa wollte schlicht und einfach nur Sullivan genannt werden. Man nennt mich zwar Sullivan, als sei das ein Spitzname, aber es ist in der Tat der Familienname meines Vaters, eines Önologen aus alter Önologenfamilie, die seit über einem Jahrhundert in Jerez ansässig ist. 200 Familien haben dank meines Unternehmens zu essen. Dabei sind eine Menge Flüchtlinge aus dem Süden, die vor euch abgehauen sind, ihr Scheißgutsbesitzer. Ein beschissener Gutsbesitzer bist du, Sullivan. Meinetwegen beschissen, aber mit Saft in den Eiern. Wenn die beiden sich nicht gerade an Mineralwasser oder Heidelbeerblättertee betranken, lagen sie unentwegt in der Sonne neben dem Swimmingpool, wo Mrs. Simpson alle Rekorde an Ausdauer überbot. Wie diese Alte schwimmt, wie eine eingetrocknete Meerjungfrau. Sullivans liebster Gesprächspartner allerdings war ein Mann im Trainingsanzug in schon vorgerücktem Alter, der den dünnen Schnurrbart des frankotreuen Beamten wie ein Markenzeichen trug. Wissen Sie eigentlich, dass wir hier im Kurwald einen Kommunisten haben? Der Mann hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Sanchez Bolin zu überwachen, einen dicken, kurzsichtigen, wortkargen Schriftsteller, von dem bekannt war, dass er enge Verbindungen zur kommunistischen Partei unterhielt. Wer weiß, woher er die Kohle bezieht, mit der er die Rechnung hier bezahlt. Sanchez Bolin schien es völlig gleichgültig zu sein, dass sein Aufenthalt im Kurwald eine kleine Sensation darstellte. Der Schriftsteller ließ sich auf Gespräche kaum ein und verbrachte die meiste Zeit diskret zurückgezogen auf seinem Zimmer mit der Arbeit an einem neuen Buch. Das ist nicht einfach bloß ein Kommunist. Das ist einer von der ganz abgefeimten Sorte. Die Damen der Kolonie fanden Pepe Carvalho fast genauso pittoresk wie den Basken und ebenso geheimnisvoll wie Sanchez Bolin. Nächste Station des Tageslaufs war die Unterwassermassage und man tauchte ein in das warme Wasser der Wanne, während eine Krankenschwester einen Schlauch wie einen Elefantenrüssel hielt, aus dem ein Hochdruckstrahl schoss, dessen Aufprall außerhalb des Wassers das menschliche Gewebe zerrissen hätte. Der Strahl attackierte Carvalhos Fettpolster wie ein gereiztes Frettchen und er wunderte sich, dass keine losgerissenen Fleischfetzen in den Fluten trieben. Nach der Massage blieb man entspannt im Wasser liegen. Beherzigen Sie den Rat, immer ganz langsam aufzustehen. Sonst kann ein Kreislaufkollaps drohen. Eines Tages, bei einem dieser entspannenden Bäder, hörte Carvalho durch die angelehnte Tür zum benachbarten Massageraum einen heftigen Wortwechsel zwischen zwei Frauen. Es war eine gereizte Auseinandersetzung. Zuerst erkannte er die Stimme von Madame Fjodorowna und dann sah er durch den Türspalt, dass die andere Person Mrs. Simpson war. Sie sprachen Russisch. Das konnte er hören, obwohl er kein einziges Wort verstand. Eindeutig zu identifizieren war der strafende Ton der Fjodorowna und die schrille Verteidigung der alten Sportlerin. Ein unglaublicher Vorfall angesichts der in der Klinik herrschenden durchgehenden Korrektheit der Umgangsformen. Undenkbar, dass Mrs. Simpson gegen irgendeine Norm hätte derart verstoßen können, um ausreichenden Anlass zu geben, dass Madame Fjodorowna sich zu einem Zornesausbruch hinreißen ließe. Carvalho nutzte die Gelegenheit der Massagen, um etwas über die menschlichen Einzelheiten der kurortlichen Verhältnisse in Erfahrung zu bringen. Ist Mrs. Simpson ein Stammgast? Sie kommt jetzt zum vierten Mal, seit ich hier arbeite. Sie ist sehr eigenwillig. Ja, sehr. Für ihr Alter ist sie beneidenswert vital. Haben Sie recht. Diese Frau hält sich außergewöhnlich gut. Wird sie oft unverschämt? Unsere Klienten werden niemals unverschämt, mein Herr. Der maurische Pavillon übte auf Carvalho eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Tagsüber strahlte die blendend weiß gekalkte Fassade im Licht der Sonne und bei Nacht, wenn der Mond schien, leuchtete aus dem Dunkel die gespenstische Silhouette eines Gebäudes mit der Seele einer Ruine. Nur noch ein bloßes Relikt und doch so etwas wie der hypothetische Mittelpunkt des Ganzen, um den herum der Komplex der Kurklinik sich anordnete und auf den sich alles bezog. Ganz selten kam einer der Patienten der neuen Kurklinik in den alten Tempel des Schlammes herab, um dort seine Fangobäder zu nehmen. Umso mehr überraschte es Carvalho, Mrs. Simpson zu sehen, die im gesteppten Nylon-Morgenmantel und auf kräftigen hohen Absätzen quastenverzierter Pantoffeln munter auf die Damengalerie zusteuerte. Die beiden lehmziegelüberwölbten Galerien lagen einander gegenüber, rechts für Frauen, links für Männer, und zwischen ihnen unter der maurischen Kuppel stand eine Imitation des Löwenbrunnens der Alhambra, aus dem früher unablässig das heiße, schweflige Wasser sprudelte, das inzwischen ein Wasserhahn dosierte, um das fortschreitende Versiegen ein wenig aufzuhalten. Carvalho konnte zwischen dem äußeren Umfang des Pavillons und den genutzten Räumen keine exakte Übereinstimmung feststellen, woraus er auf die Existenz unbenutzter Räume schloss. Es gibt eine schmale, zugemauerte Galerie. Und eine Treppe führt in ein Kellergeschoss, das ebenfalls nicht benutzt wird. Dort kommt das schwefelhaltige Wasser aus dem Berg. Und es soll dort einen offenen Stollen geben, der weit in den Cerro del Algarrobo hineinführt. Der Berg des Johannesbrotbaumes. Als Carvalho nach Fango und Massage das Gebäude wieder verließ, sah er am Brunnen Mrs. Simpson stehen, die ganz entrückt irgendetwas betrachtete, das nur sie allein sah. Dieses Wasser ist so alt wie die Welt, Mrs. Simpson. Die Alte wandte den Kopf und erblickte in ein nichtssagendes Gesicht mit einem Make-up, das ohne Zweifel auf Fango-Packungen abgestimmt war. Die Welt hat vor 40 Jahren aufgehört, mich zu interessieren, Senor Carvalho. Carvalho begab sich hinauf in die moderneren Gefilde um den Swimmingpool, wo eine gut sortierte Auswahl europäischer Frauen ihre Brüste der Sonne darbot. Dunja Betia hatte sich bäuchlings auf eine Liege geworfen, um ungeniert der Betrachtung des Busens der schönen Helen sich hingeben zu können. Oberst A.D. Don Ernesto wagte in Gegenwart seiner Frau Doña Solita nur seltene verstohlene Blicke und versuchte den Basken durch Sticheleien gegen die Etta von seinem Genuss abzulenken. Ach, halten Sie doch den Mund, Oberst, und lassen Sie mich dieses Wunder anschauen. Und Sie, Doña Solita, entschuldigen Sie, aber es gibt Dinge, denen man einfach nicht widerstehen kann. Schauen Sie ruhig, junger Mann, schauen Sie genau hin. Denn dazu ist man jung und wir Frauen haben es im Grunde gern, wenn man uns anschaut. Doch er flickte der Baske sich richtig ins Zeug und entwickelte eine Klassifikation der weiblichen Brüste nach drei Grundkategorien. Da gibt es die Spiegeleierbusen. Die sehen aus wie diese Eier vom Backblech in den Cafeterias, bei denen das Eiweiß mit einer gewissen traurigen Schlaffheit koaguliert ist. Dann die Birnen in Sirup, die anscheinend das Netzwerk blauer Adern brauchen, um dem Verfall zu widerstehen und in die Sonne gelegt dem missratenen Backwerk eines Konditors gleichen. Und schließlich die eingeschrumpften Punchingbälle, die darauf warten, aufgeblasen und wieder das zu werden, was sie einmal gewesen sind. Doña Solita lachte über die Klassifikationen des Basken. Nein, was der Junge für amüsante Dinge erzählt. Machen Sie weiter, sonst sterbe ich vor Lachen. Dunja Betia konnte nach seiner Theorie auch bei den Männerbäuchen drei grundsätzliche Formen unterscheiden. Der unangenehmste, würde ich sagen, ist der Gurkenbauch des männlichen Schwangeren in der Horizontale. Der Betrachter hat den Eindruck, dass die Entbindung jeden Moment explosionsartig erfolgen kann. An zweiter Stelle kommt der Hängebauch auf der Jagd nach den eigenen Hoden, der wie eine Gletschermoräne alles vor sich her schiebt. Er ist der hässlichste, aber man braucht ihn nicht hinzusehen. Der dritte ist die Stahlkammer, in die alles hineinpasst. In ihm ist Platz für die Eingeweide, den Familienschmuck und sogar das Schwarzgeld. Nein, er ist wirklich amüsant, der Baske, Ernesto. Sehr amüsant, der Baske, sehr amüsant. Plötzlich war es dann schon wieder Zeit für die Gemüsesuppe. Kaum zu Tisch sah Carvalho sich einer Lawine von Liebenswürdigkeiten ausgesetzt, mit denen Madame Fjodorowna ihn wie die Gastgeberin eines Banketts überschüttete. Lassen Sie sich schmecken, aber schön langsam, lassen Sie sich auf der Zunge zergehen. Carvalho versuchte seinem Lächeln eine abgeschlossene Form zu geben, die auch die Verabschiedung mit umfasste. Es ist heute eine wunderbare Suppe aus Kartoffeln und Gurke, das allerbeste Diuretikum, schmackhaft, kräftig. Und dann dieses herrliche Kreuzkimmelaroma. Kreuzkimmel ist ein großartiges Gewürz. Schmeckt Ihnen der Kreuzkimmel, Senor Carvalho? Im richtigen Ort, ja. Zum Beispiel? Bei bestimmten Gemüseeintöpfen. Mit Kürbis, Kartoffeln, Kichererbsen, Stockfisch und Schinkenknochen. Schinkenknochen. Carvalho hatte Hochachtung vor ihrer Fähigkeit zur Selbstbeherrschung und folgte dem majestätischen Flug ihres alten und blonden Blickes, der nach geeigneteren Objekten Ausschau hielt. Doch während dieser aufmerksamen Betrachtung ihrer Augen bemerkte er, wie ihre Pupillen sich auf ein Minimum verengten und ihre Lippen sich zu einer grausamen Linie schlossen. Madame Fjodorowna hasste jemanden in diesem Saal. Wie Tänzer kehrten ihre Augen wieder und wieder zu der alten Mrs. Simpson zurück, obwohl auf ihr Gesicht langsam das Lächeln zurückkehrte und zu einem Ausdruck schelmischer Komplizenschaft fand. Ein Schinkenknochen, wie? Das hätte doch gerade noch gefehlt. Inzwischen war Don Ernesto dabei, Dunja Betia einen Plan zu entwickeln. Baske, setz dich her. Denn euer Oberst hat sich etwas ausgedacht, woran man sich in dieser Kurklinik noch nach Jahrhunderten erinnern wird. Was für ein Mist hast du dir denn ausgedacht? Einen Überfall. Es handelte sich um ein Kommandounternehmen in Art einer Strafexpedition gegen die Küche. Auch Sullivan war gleich davon begeistert und schloss sich den Verschwörern an. Ich brauche Männer mit Schneid. Genau das sind wir. Aber wir sind noch nicht genug. Ich habe kurz den menschlichen Bestand gemustert und bin durch Eliminierung auf diesen einen gekommen, der sich Carvalho nennt. Er ist zwar Katalane, das heißt so eigenwillig, aber er hat Mumm und scheint vertrauenswürdig zu sein. Ich werde versuchen, diesen Cavallo für unsere Sache zu gewinnen. Dem Großgrundbesitzer aus Jerez fiel es trotz seiner direkten Art gar nicht leicht, Cavallo ohne Umschweife auf die Vorschläge des Oberst anzusprechen. Also, eigentlich ist es ja so. Unter uns gesagt, es geht um eine Aktion, die zugleich Strafexpedition und Beutezug sein soll. Gegen wen? Gegen Faro und Faber. Das heißt, unsere Aktion besteht in einem nächtlichen Überfall auf die Küche mit dem Ziel, alles Essbare mitzunehmen, das wir finden. Das wird auch nur Diätnahrung sein. Ach was, in der Küche gibt es doch immer von allem etwas. Außerdem sind die Angestellten nicht alle Vegetarier. Und egal, was wir da haben, es wird auf jeden Fall noch besser sein als diese miserable Gemüsebrühe. Ich bin dabei. Das Kommandounternehmen wurde mit entschiedenem Ernst und durchaus militärisch aufgezogen. Nach gründlicher Erkundung erstellte der Oberst eine topografische Skizze des Kampfgeländes. Unser Ziel ist die Küche. Und ganz konkret gesagt die Speisekammer. Unsere Bewegungen bestehen aus Annäherung, Attacke, Rückzug und Auflösung. Wir können durch Zufall dem Nachtwächter begegnen, der über unsere tatsächlichen Absicht nicht im Bilde ist. Was machen wir, wenn der plötzlich mit seiner Pistole vor uns steht? Genauso gut könnte uns der Mond auf den Kopf fallen. Alles klar. Treffpunkt nach erfolgreicher Operation ist der Eingang des alten Pavillons. Jetzt noch der Uhrenvergleich. Meine zeigt genau 21.45 Uhr. Eine Stunde früher als auf den Kanarischen Inseln. Bleib nicht so albern, Sullivan. Die Klinikleitung hatte an diesem Abend zum Gesellschaftstanz geladen. Unsere wichtigsten Orientierungspunkte waren erstens oben die hell erleuchteten Fenster des Salons mit den Schattenspielen tanzender Paare. Scheiß doch da Hund drauf. Hatte keiner daran gedacht, etwas zum Dunkelfärben der Gesichter mitzubringen. Zweitens unten am Ende des Abhangs der Fango-Pavillon. Drittens in etwa 100 Meter Entfernung der Swimmingpool. Und dieses Hemd, Sullivan, es wird dich verraten. Zieh es aus! Und viertens links vom Swimmingpool der Küchentrakt mit dem Speisesaal. Uns bleibt nichts anderes übrig, als geduckt bis zu den Oleanderbüschen zu schleichen und dann über den Rasen zu robben. Das Kommando schwärmte in Rhombusform aus und fand sich wenig später, ohne dass es zu Feindberührung gekommen wäre, vor der Seitentür der Küche wieder zusammen. Herr Oberst, die Tür ist geschlossen. Dann mach sie jetzt auf, Dicker. Sie ist abgeschlossen. Eben deshalb mach sie auf. Sie ist von innen abgeschlossen. Fürchterlich. Du solltest mal einen richtigen Krieg erleben. Übernehmen Sie die kollektive Verantwortung, wenn ich mir erlaube, die Scheibe kaputt zu machen? Angenommen. Cavallo holte sein Mehrzweckklappmesser aus der Tasche, an dem er einen Glasschneider angebracht hatte. Durch die Tür kam man in den Speisesaal, wo schon für das Frühstück der Patienten gedeckt, aber nichts Essbares zu finden war, außer Plastikfläschchen mit Saccharin und kleinen Gefäßen mit Klei. Hier gibt es nichts zu requirieren. Stoßen wir weiter vor zur Küche. Der Oberst stieß die Tür zur Küche auf und sie standen in einer blitzblanken Landschaft aus Edelstahl und weißen Kacheln. Ohne auch nur die geringste Spur von irgendetwas, das man hätte zum Munde führen können. Die Türen zu den Wandschränken in der Speisekammer und die der beiden großen Kühlschränke waren von massiven Vorhängeschlössern mit elektronischem Schließmechanismus gesichert. Herr Flix, und zu, René. Was nun? Cavallo erklärte sich außerstande, sie zu öffnen. Hier ist ein Apfel. Tatsächlich lag da unbezweifelbar in einer Ecke der Arbeitsplatte der Köche einzig und allein ein Apfel. Der Baske stürzte sich darauf, um als erster seine Zähne hineinzuschlagen, aber schon saß Sullivans Biss in der Frucht, bevor die Hand des Obers noch hätte dazwischenfahren können. Die gesamte Beute ist Eigentum des Oberkommandos, das ihre gerechte Verteilung veranlassen wird. Das Ganze war ein Fehlschlag. Rückzug! Cavallo erreichte im Kielwasser des Obers den Eingang des maurischen Pavillons, wo Dunja Betia schon auf sie wartete. Wo ist denn Sullivan geblieben? Sie sahen, wie das Licht in Speisesaal und Küche wieder anging und hörten, wie die Musik verstummte. Die großen Fenster des Salons wurden geöffnet und die Tänzer schauten heraus, als sei ein Spektakel angekündigt worden. Irgendetwas war im Gange. Nicht nur dort oben in der Klinik, sondern auch ganz in der Nähe. Sie hörten das Rascheln von Zweigen und menschliches Atmen aus dem Gebüsch beim Pavillon. Von der Küche her näherten sich die hellen Strahlen einer Taschenlampe. Der Wachmann erschien mit gezogener Pistole. Sullivan im Schlepptau. Und hinter ihnen tauchte aus der Dunkelheit die indignierte Blässe der Madame Fjodorowna auf. Es ist kaum zu glauben, dass gestandene Männer wie Sie sich aufführen wie Halbstarke. Mit irgendwas muss man sich auch mal amüsieren, Chef. Gut, gut, lassen wir endlich die Witze. Und welche Rolle spielt diese Dame da? Alle Blicke folgten dem Strahl der Taschenlampe, in deren Schein sie Mrs. Simpson erkannten, die an die Tür des Pavillons gepresst dastand und dann in ihren nassen und verschmierten Segeltuchschuhen mit großen Schritten ohne jede Erklärung mitten zwischen ihnen hindurch zur Klinik hinaufging. Auf den ersten Blick hätte man in Mrs. Simpsons Fall sogar von einem sportlichen Tod sprechen können. Früh am nächsten Morgen entdeckte der Mann, der für die Sauberhaltung des Swimmingpools zuständig war, ihre Leiche im Wasser des Beckens treibend und benachrichtigte unverzüglich Madame Fjodorowna und den Geschäftsführer Molinas. Nur wenige Sekunden später erreichte die Neuigkeit das Vorzimmer des Wiegeraums. Dadurch entstand um Mrs. Simpsons Leiche einiges Gedränge, das Madame Fjodorowna und Dr. Gastein über sich ergehen lassen mussten. Ich habe doch schon immer gesagt, dass es Wahnsinn ist. Diejenigen der Kurgäste, denen die sportlichen Laster von Mrs. Simpson ausreichend bekannt waren, schienen kaum überrascht, geschweige denn erschüttert über das, was geschehen war. Kein Wunder. Carvalho fiel die Ausdauer auf, mit der Gastein Kopf und Hals des Opfers leicht hin und her bewegte, und auch der besondere Ernst, der aus seinen Zügen sprach. Gastein fixierte die Fjodorowna, als wolle er ihr eine Botschaft übermitteln. Er wirkte abwesend. Und ohne jemanden anzusehen, ging er durch die Schaulustigen, die ihm den Weg freimachten, vorbei an Carvalho. Schädelbasisbruch. Gastein blieb stehen, aber es dauerte eine Weile, bis er begriff, welche Beobachtung der Detektiv geäußert hatte. Sind Sie Mediziner? Nein, aber Sie. Carvalho behielt seine Beobachtung für sich und hörte sich den ganzen Vormittag an, was die verschiedenen Grüppchen der Kurgäste über den Tod der alten Dame zu erzählen hatten. Protokollgemäß erschien der Streifenwagen der Polizei, um die amtliche Untersuchung durchzuführen und anschließend die Ambulanz zu eskortieren, die Mrs. Simpsons Leiche zum Gerichtsmedizinischen Institut nach Bulinches brachte. Aber eine Autopsie ist in solchen Fällen leider unumgänglich. Aber das hat gar nicht zu bedeuten. Carvalho spürte, wie seine innere Muskulatur sich anspannte in der Erwartung der Ereignisse, die nur er wittern konnte. Er bezog im Salon Posten und setzte sich so, dass er das Kommen und Gehen vor dem Direktionsbüro im Auge behielt. Während Molinas, Madame Fjodorowna und Gastein eine Besprechung nach der anderen abhielten, kehrte das sonstige Tun und Treiben der Kurklinik langsam in seine gewohnten Bahnen zurück. Carvalho wartete darauf, irgendwann die Sirene eines Polizeiwagens zu hören oder eher noch dieses unverwechselbare Geräusch von zugeschlagenen Türen und dann kurz darauf das Auftauchen von zwei, drei Männern im Türrahmen mit flinken Augen und sparsamen Bewegungen. Sie waren zu zweit, etwas voraus der Breitere, ein bleicher junger Mann, ein wenig nachlässig in seiner Kleidung und mit Verhalten im Gang. Der Kollege, ein Träger, Dicker mit Walrossbart, dessen Augen schnell über Personen und Dinge glitten. Inspektor Serrano und sein schnauzbärtiger Begleiter Paco verschwanden sofort im Büro von Molinas. Und es dauerte nicht lange, bis sich Gastein in Begleitung von Madame Fjodorowna ebenfalls einfand. Und vor Mitternacht wurden alle Kurgäste der Klinik zu einer dringenden Versammlung im großen Saal zusammengetrommelt. Die Mitteilung, die Senor Molinas ihnen zu machen hatte, war kurz. Es hat sich als notwendig erwiesen, einige Begleitumstände von Mrs. Simpsons Tod näher aufzuklären. Deshalb müssen wir sowohl Kurgäste wie Personal bitten, für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen die Klinik nicht zu verlassen. Selbst Klienten, die in den nächsten beiden Tagen entlassen werden sollten, hatten da zu bleiben. Aber selbstverständlich gingen die Kosten ihres Extraaufenthaltes auf die Rechnung der Firma Faber und Faber. Ich kann Ihnen versichern, dass unter den gegebenen Umständen an jedem anderen Ort ebenso verfahren würde. Die Polizei wird Ihnen in den nächsten Tagen Fragen stellen. Und ich bitte Sie, den Beamten verständnisvoll entgegenzukommen. Umso schneller werden die Untersuchungen beendet sein. Allgemeines Schweigen herrschte, bis ein Deutscher wissen wollte, ob das Verbot, die Klinik zu verlassen, wortwörtlich zu nehmen sei. In der Tat. Zunächst einmal nur morgen, und hoffentlich nur morgen, darf niemand die Klinik verlassen. Möglicherweise wird später die Grenze auf den Gemeindebezirk ausgedehnt. Aber für mindestens 2 oder 3 Tage müssen Sie mit einer intensiven Folge von Vernehmungen rechnen. Alors c'est extraordinaire. Diejenigen, welche die schwächsten Nerven hatten, wollten sich auf der Stelle mit ihren Konsulaten und Botschaften in Verbindung setzen. Aber meine Herren, ich bitte Sie, damit wäre doch niemandem gedient. Ich kann Ihre Nervosität durchaus verstehen, aber denken Sie an die Konsequenzen. Sie würden damit nur die Presse mobilisieren. Und wozu das führt, können Sie sich vorstellen. Die besten Bedingungen haben wir wirklich nur, wenn die Klinikleitung der einzige anerkannte Vermittler zwischen Polizei und Kurgästen bleibt. Außerdem kann ich Ihnen mitteilen, dass die Gebrüder Faber morgen im Lauf des Vormittags hier eintreffen werden. Die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft der Brüder Faber hatte unterschiedliche Wirkungen. Während sie die Deutschen und die Schweizer einigermaßen beruhigte, beunruhigte sie die Franzosen umso mehr. In der Gruppe der Spanier allerdings musste man noch vor dem Schlafengehen wieder einmal die Feststellung machen, dass von einer möglichen Mitarbeit der Katalanen nicht allzu viel erwartet werden dürfe. Die beiden Brüder Faber, voran der größere, dickere, glatzköpfige Hans, ihm nach seiner maßstabgerechte Verkleinerung Dietrich, trugen eine der außerordentlichen Situation angemessene Miene zur Schau. Voller Besorgnis aber mussten sie feststellen, wie tief und stark die Erschütterung war, die die ganze Kurklinik ergriffen hatte. Fast keiner war zum Wiegen erschienen. Doch schon am Nachmittag setzten sich die Tendenzen zur Normalisierung der Lage wieder durch. Je mehr die traumatische Erinnerung an die Wasserleiche schwand, wurde der Fall nun nicht mehr so gefühlsmäßig aufgeladen, sondern mit geklärtem Verstand in den technischen Details seines Ablaufs diskutiert. Die Verhöre hielten sich an keinerlei logische Reihenfolge. Aber Carvalho sah eine besondere Bedeutung darin, dass er an 15. Stelle aufgerufen wurde. Als erster der Spanier. Das Grinsen des schnauzbärtigen Polizisten genügte, um ihm klarzumachen, dass es praktisch kaum möglich sein würde, auch weiterhin die Rolle des normalen Kurgastes zu spielen. Sieh mal einer an. Wer hätte denn gedacht, dass wir einen Kollegen treffen würden? Wo ein Privatdetektiv auftaucht, da muss ja etwas faul sein. Inspektor Serrano tauschte einen amüsierten Blick mit seinem schnauzbärtigen Assistenten. Darf man erfahren, was ein Mann wie Sie an einem Ort wie diesem macht? Ich unternehme etwas für meine Gesundheit. Können Sie sich dieses luxuriöse Fasten denn auch leisten? Für mich ist das der erste Fall eines Schnüfflers, der sein Geld in so ein Irrenhaus wie dieses hier trägt. Seien Sie mal ehrlich. Sind Sie aus beruflichen Gründen hier? Nein. Erzählen Sie mal, was neulich Nacht hier los war. Was meinen Sie? Den Einbruchversuch in die Küche. Das kann Ihnen am besten Oberst Villa Vicencio erklären. Er war der Chef des Kommandos. Was soll das heißen, Kommando? Wir waren nicht genug Leute für eine Patrouille, also beschlossen wir, dass wir ein Kommando sind. Das war ein dummer Jungenstreich. Da wird eine nächtliche Aktion durchgeführt, um einen Apfel zu erbeuten. Und Sie schließen sich der Aktion an. Einfach so. Aus Spaß an Streichen. Das ist schwer zu glauben. Es klopfte diskret an die Tür und Senor Molinas erschien ganz und gar außer sich. Bitte, kommen Sie mit. Ich habe etwas Schreckliches entdeckt. Er wartete keine Antwort ab und taumelte wieder hinaus. Molinas Ziel war eine Hütte in der Nähe des Swimmingpools, in der sich die Maschinen zur Reinigung des Wassers befanden. An der Tür stand, völlig am Boden zerstört, Gastein. Und in der Hütte hing unübersehbar ein menschlicher Körper von der oberen Rohrleitung herab. Ein Erhängter nimmt in den seltensten Fällen eine elegante Haltung ein. Aber im Fall des Tennislehrers von Trotta war Carvalho bereit, diese Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Man ließ einen Lieferwagen von Bolinches kommen und schaffte die Leiche heimlich durch den Hintereingang des Klinikparks hinaus. Carvalho musste sich verpflichten, über die Entdeckung zu schweigen. Doch der Tod von Trotters ließ sich nicht verheimlichen und am Nachmittag wussten schon alle davon. Selbst der arbeitsame Schriftsteller Sanchez Bolin lauerte am frühen Abend im Salon Carvalho auf, um einen Lagebericht zu bekommen. Es gibt schon zwei Leichen. Was? Zwei Leichen? Selbst die blödsinnigsten Kriminalromane erlauben sich heute nicht mehr als einen. Ist der Mann im Trainingsanzug noch nicht umgebracht worden? Vielleicht ist er der Nächste. Sagen Sie mir bitte Bescheid. Denn solange keine dritte Leiche auftaucht, bin ich der Meinung, dass die Situation immer noch erträglich ist. Der Schriftsteller verschwand, ohne dass Carvalho es registrierte, denn seine Aufmerksamkeit wurde plötzlich ganz von dem aufgeregten Fortlaufen Gasteins in Anspruch genommen. Wahrscheinlich war das Ergebnis der Autopsie angekommen und Gastein hatte nun volle Gewissheit darüber, dass sich von Trotter nicht aus freien Stücken aufgehängt hatte. Carvalho bewahrte sich den proletarischen Anstand, nicht allzu hart über Verlierer zu urteilen, aber er lebte in einer Welt von Herren, die das Spiel spielten, Cäsar zu bitten, keine Gnade mit den gefallenen Gladiatoren zu haben. Eine Stunde später stellten sich vier mit Walkie-Talkies ausgerüstete Wachmänner ein, die auf dem Klinikgelände und im Park die ganze Nacht Wache schieben würden. Serrano hatte den direkten Einsatz von Guardia Civil angeregt. Aber den Fabers war das allzu skandalträchtig erschienen. Bald nach 11 lag die Kurklinik wie üblich schlafend im Dunkeln. Carvalho machte seine Rolle als passiver Zeuge nervös. Als kurz vor Mitternacht bei ihm das Telefon klingelte, schien es ihm, als habe er nur darauf gewartet. Entschuldigen Sie die späte Stunde, Senor Carvalho. Entschuldigen Sie vielmals, aber die Situation ist ernst. Sehr ernst. Würden Sie bitte die Liebenswürdigkeit haben, noch einmal ins Direktionsbüro herunterzukommen? Im Büro saß ein unrasierter und zerknitterter Molinas und Serrano lag verschlafen auf einem Sofa. Ein halb geöffnetes Auge auf Carvalho gerichtet. Senor Carvalho, es ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen. Die Sache ist die. Wir haben den gerichtsmedizinischen Bericht über von Trotter vorliegen. Er starb nicht durch Erhängen, er wurde erwürgt. Das scheint Sie nicht zu überraschen. Serrano war mit einem Satz auf den Beinen und seiner Schläfrigkeit schlagartig verschwunden. Ich habe nicht viel Erfahrung mit Erhängten, aber was den Ort angeht, den er sich ausgesucht hat, so scheint es mir der allerletzte zu sein, den sich ein ehrlicher Erhängter ausgesucht hätte. Zu viele Röhren. Der Körper konnte nicht frei hin und her schwingen. Sie kommen hier ja voll auf Ihre Kosten. Es wird Ihnen ein Schauspiel geboten, wie Sie sich es besser gar nicht wünschen können. Ach, Senor Carvalho, wir wollten Sie um einen Gefallen bitten. Ich nicht. Nein, natürlich nicht. Die Gebrüder Faber bitten Sie um einen Gefallen. Sie sind Fachmann und gleichzeitig Klient der Klinik. Das erlaubt Ihnen, die Ereignisse aus einer privilegierten Perspektive zu betrachten und außerdem in Erfahrung zu bringen, was unter den Gästen so besprochen wird und sich so tut. Wir möchten Sie engagieren, damit Sie uns bei den Ermittlungen helfen, ohne dass es allzu sehr auffällt. Ich betone, es handelt sich hier um einen außerordentlichen und fast illegalen Auftrag, von dem ich nichts gewusst haben will. Handelt es sich um einen professionellen Auftrag? Selbstverständlich. Wir haben an ein Tauschgeschäft gedacht. Als Gegenleistung für Ihre Dienste könnten Sie sich als geladener Gast der Kurklinik betrachten. Einladungen zum Fasten behagen mir gar nicht. Ich werde nach Tarif mit Ihnen abrechnen und je nachdem kann das für Sie sogar billiger werden. Wer wird jetzt an Geld denken? Es soll so sein, wie Sie wollen. Ich muss vor allem wissen, dass Sie bis jetzt über Mrs. Simpson und von Trotter in Erfahrung gebracht haben. Wir haben bei Interpol und den jeweiligen Botschaften Berichte angefordert. Wir können Ihnen gleich sagen, dass Mrs. Simpson nicht ihren eigenen Namen, sondern den ihres verstorbenen Gatten trug. Sie stammte nicht aus den Staaten, sie wurde in Europa geboren. Woher stammte sie? Hier beginnen die Schwierigkeiten. Sie selbst behauptete, Polin zu sein. Mrs. Simpson sprach Russisch. Woher wissen Sie das? Ich hörte sie bei einer bestimmten Gelegenheit Russisch sprechen. Viele Polen sprechen Russisch, aus Gründen der Nachbarschaft. Und von Trotter? Sie werden es kaum glauben, aber trotz der vielen Jahre, die er im Kurbad gearbeitet hat, wissen wir über ihn weniger als über unsere neuesten Klienten. Carvalho bekam einen Sonderpassierschein, der ihm gestattete, unbehelligt von den Wachmännern die Klinik jederzeit zu betreten und zu verlassen. Am nächsten Tag versuchten die meisten Kurgäste bei Serrano auf persönliche Privilegien hinzuweisen, die ihnen gestatten könnten, die Isolation zu durchbrechen. Es war schon später Nachmittag, als Serrano die Audienzen unterbrach und Carvalho ihn um eine Unterredung bat. Was gibt's Neues? Nichts. Ich warte auf die Dossiers der Toten. Es scheint da Schwierigkeiten zu geben, vor allem bei der Alten. Die Botschaft der Vereinigten Staaten drückt sich nicht klar aus. Es existiert eine Heiratsurkunde mit dem Namen James F. Simpson und Anna Perschka. Aber das ist das erste und einzige Dokument, das es über diese Perschka gibt. Was ist hier los? Alle ergehen sich in Sprüchen, wie wichtig sie seien und wie ungeheuer notwendig für sie, so früh wie möglich hier herauszukommen. Von diesem Schweizer habe ich ganz besonders die Nase voll. Ich meine den mit dem Anfall. Karl Frisch? Was hat er? Ein Nervenzusammenbruch, heißt es. Wie sieht es bei den Leuten mit Vorstrafen aus? Kleinigkeiten. 5 oder 6 von den Gästen. Finanzielle Geschichten, nichts von Bedeutung. Beim Personal sieht es etwas anders aus. Es gibt da 3 Vorbestrafte. Der eine ist politisch belastet. Er war ein Führer der Landarbeitergewerkschaft in Huelva und hatte vor 12 Jahren Probleme. Der zweite war dran wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und der dritte ist ein Krimineller. Guzman Luguin Santirso. Ein interessanter Fall. Er war vor 20 Jahren Chauffeur bei einem Notar in Madrid. Da stahl er Schmuck und Geld im Wert von etwa 10 Millionen. Als er mit der Beute abhauen wollte, wurde er von dem Hausmädchen überrascht. Es kam zu einem Handgemenge. Und sie wurde tot aufgefunden. Hat er sie erwürgt? Nein. Sie hatte eine Herzattacke und starb vor Schreck. Er bekam 8 Jahre und 4 davon hat er abgesessen. Soweit bekannt ist er seitdem sauber geblieben. Hat er ein Alibi? Sein Alibi taugt nichts. Aber das ist bei allen anderen auch so. Wohnt er in Bulinches? Er schläft hier. Er ist Fachmann für Kessel und Reinigungsanlagen und kann jederzeit gebraucht werden. Wenn es diesen Mann nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Ich behalte ihn mir in der Hinterhand. Alle schreien nach einem Sündenbock. Ich tue nur meine Pflicht. Es klopfte an die Tür und Gastein betrat den Raum. Ah, Senor Carvalho. Es scheint mir ein glücklicher Zufall, dass Sie gerade hier sind. Ich habe mich mit Signora Frisch unterhalten, der Gattin der Schweizer ist. Sie macht sich ernste Sorgen um die Gesundheit ihres Mannes. Die geistige Gesundheit. Gastein wandte sich Serrano zu. Es wäre wünschenswert, Inspektor, wenn Karl Frisch die Klinik verlassen könnte, um in Bolinches psychotherapeutisch behandelt zu werden. Ist der Typ so verrückt, dass er ins Irrenhaus gesteckt werden muss? Nein, darum geht es nicht. Aber seine momentane Depression kann sich zu einem handfesten Verfolgungswahn entwickeln. Und, nun ja, auf solche Situationen sind wir hier nicht eingerichtet. Brauchen Sie ihn denn noch? Ich brauche ihn nicht mehr und nicht weniger als alle anderen auch. Aber jeder wird mich fragen, warum gerade den und die anderen nicht. Er könnte doch im Krankenhaus in Bolinches unter polizeiliche Bewachung gestellt werden. Deshalb würde ich Inspektor Serrano vorschlagen, ihn gehen zu lassen und die Signora hier in der Klinik zu behalten. Das würde jeder böswilligen Interpretation zuvorkommen. Ich will mir keineswegs eine Qualifikation anmaßen, die ich nicht besitze, aber so, wie ich die Beziehung der beiden erlebt habe, ist es von seiner Seite her ein striktes Abhängigkeitsverhältnis. Wenn dieser Mann im Krankenhaus erwacht und sieht, dass seine Frau nicht mehr neben ihm sitzt, dürfte er wohl Probleme machen. Wenn ich einen Rat brauche, mein Freund, dann den eines Arztes. Und Dr. Gastein rät, ihn hinauszuschaffen und die Frau hier zu behalten. Ich bestreite nicht, dass Senor Carvalho bis zu einem bestimmten Grad recht hat, aber Frisch wird nach seinem Abtransport ein paar Tage in einem halbschlafartigen Zustand verbleiben. Und bis er daraus erwacht, wird hoffentlich dieser ganze Albtraum überstanden sein. Gut, Doktor. Ich werde meinen Vorgesetzten den Fall erläutern und die sollen entscheiden. Kaum hatte der Arzt das Zimmer verlassen, als Carvalho klar wurde, dass Inspektor Serrano ihn als Bezugsobjekt auserwählt hatte, um endlich einmal gehörig Dampf abzulassen. Wenn ich behaupten würde, es interessiert mich auch nur eine Bohne, was hier eigentlich vorgeht, dann müsste ich lügen. Es gibt ja eine Menge Verrückte und eine Menge Gesindel, aber alle haben sie eine große Klappe und versuchen einem ein X für ein U vorzumachen. Ja, und sie sind auch nicht besser als die anderen. Als ich sie zum ersten Mal sah, da wusste ich gleich Bescheid. Dieser Schnüffler teilt die Polizisten in zwei Arten ein, in die Fetten und Brutalen und in die Dünnen und Sadistischen, stimmt's? Als ich noch bei der Drogenfahndung war, da hatte ich es mit wirklichen Typen zu tun. Und manche waren der letzte Dreck oder unglaubliche Arschlöcher. Aber sie hatten keine Pesete. Und hier, in dieser Kurklinik, da besitzt noch der ärmste Typ einen Pelzmantel und eine kugelsichere Weste. Ich würde denen mit dem größten Vergnügen sagen, dass sie mich mal was ganz Bestimmtes können. Aber natürlich sage ich das nicht, sondern jawohl, mein Herr, jawohl, mein Herr, jawohl, mein Herr. Der Schweizer wird heute Abend nach Bolinches gebracht. Und morgen nehme ich Luguin fest, den mit den Vorstrafen. Den behalten wir dann 10, 14 Tage im Gefängnis. Wenn sich dann herausstellt, dass es gegen Luguin keine Beweise gibt, wird er auf freien Fuß gesetzt und der Fall zu den Akten gelegt. Oder an Interpol weitergegeben. Wieso sollte ich so tun, als würde hier getan, was zu tun ist? Am nächsten Tag erfuhr man die wichtigsten Details über die Odyssee von Karl Frisch. Für den Transport nach Bolinches gab man dem Schweizer ein starkes Sedativum. Und als er im Krankenhaus ankam, schlief er immer noch. Das Begleitschreiben der Polizei enthielt nur die Empfehlung, einen Mann zur Bewachung vor dem Krankenzimmer aufzustellen. Der Zivilgardist, der um Mitternacht bei ihm hereinschaute, und die Nachtschwester, die um 1 Uhr seine Temperatur maß, fanden ihn immer noch schlafend. Aber die Schwester, die um 2 Uhr morgens die Bettschüssel brachte für alle Fälle, fand ein leeres Bett vor. Der kranke Schweizer, in einem Pyjama mit kurzer Hose, war schlicht und einfach verschwunden. Und blieb es. Die Polizei suchte überall im Ort und in der Umgebung, aber ohne Erfolg. Gegen 10 Uhr morgens wurde klar, dass man Karl Frisch nicht finden würde. Daraufhin setzte die Polizei den Plan Kopfwäsche in Marsch. Und Serrano bekam die Anweisung, Luguin zu verhaften. Also waschen wir ihm den Kopf. Bei der Verhaftung Lugins legten die Gebrüder Faber Wert darauf zu betonen, sie stünden desungeachtet weiter hinter ihrem Angestellten. Der habe sich während über 8 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit stets zur Zufriedenheit verhalten. Luguin wurde eskortiert von 2 Zivilgardisten und in Handschellen abgeführt. Und bei den Kurgästen löste das Ereignis Freudenrufe aus vor Befriedigung über etwas, das als prompte und ersehnte Lösung empfunden wurde. Dagegen trat der Betriebsrat umgehend zusammen, um in einer Erklärung dem Genossen Luguin das Vertrauen auszudrücken und gegen die Tatsache zu protestieren, dass aufgrund einer lange zurückliegenden Vorstrafe eine Verhaftung vorgenommen worden sei. Wir werden dir gründlich den Kopf waschen, Luguin. Du bist eine Dreckschleuder. In Lugins Akte gab es einen Hinweis auf Homosexualität. Und die Beamten nahmen sich ein paar Stündchen Zeit, den Verhafteten durch ihre Possen klein zu machen. Sag mal, Süßer, Bist du so eine richtige überkandidelte Tunte oder bloß eine blöde schwule Sau? Logen verlangte einen Anwalt, der beim Verhör anwesend sein sollte. Beliebt machst du dich damit hier gar nicht. Du solltest mal ein bisschen an die Konsequenzen denken. Aber wenn du unbedingt willst, kriegst du deinen Anwalt. Hier, ist ein Verzeichnis, such dir einen aus. Logen wusste nicht, wie er sich entscheiden sollte. Und diesen Moment nutzte man, um in eine ernsthaftere Phase der Unterhaltung einzutreten. So, nun mal Scherz beiseite, Luguin. Wie lief das denn ab mit dieser amerikanischen Dörpflaume? Offenbar war die Polizei von Anfang bis Ende bei dieser ganzen Sache von Pech verfolgt. Auf dem Kommissariat erschien ein Taxichauffeur und brachte die Nachricht, man habe Karl Frisch 20 Kilometer entfernt von Bolinches gefunden. Inspektor Serranos hoffnungsvolle Pläne, sich die ganze Angelegenheit auf gerade noch erträgliche Weise vom Hals zu schaffen, lösten sich in nichts auf angesichts der Entdeckung des toten Schwarzers. Die Leiche steckte in einen Nadelstreifenanzug und hatte ein Baumwollhemd von Armani an mit einem runden und an den Rändern angesenkten Loch in der Höhe des Herzens, durch das die Kugel einer 9mm Parabellum eingedrungen war. In der Brusttasche des Hemdes, zusammengefaltet wie ein Taschentüchlein, wurde ein Blatt kariertes Papier gefunden, auf dem zu lesen war: Der Exterminator ist eliminiert. Da es keinen triftigen Grund mehr gab, Login als Verdächtigen länger festzuhalten, ordnete Serrano an, die Befragung zügig und als bloße Formalität durchzuführen. Im Kurbad schlugen Befriedigung und Freude darüber, den Täter in einem Einheimischen gefunden und dingfest gemacht zu haben, durch die Nachricht von der Ermordung des Schweizers um in Schrecken und Empörung. C'est vraiment extraordinaire. Die Kurgäste nahmen die Tatsache, dass nun wieder jemand aus ihren Reihen Opfer des Mörders geworden war und dieser offenbar ungehindert sein Unwesen treiben konnte, als Beweis dafür, dass eine Verschwörung gegen sie im Gange war und dass so schnell wie möglich ein Exempel statuiert werden musste. Das in etwa war der Tenor der Gespräche, als gegen 1 Uhr mittags vor dem Haupteingang ein Streifenwagen hielt, dem die Arme triumphierend erhoben, ein grinsender Login entstieg. Es war kaum möglich, den Angreifer auf der Stelle zu identifizieren, denn wie ein Wassertropfen dem anderen glich er den übrigen 20 bis 30 europäischen Kurgästen über 1,85 Meter und 110 Kilo. Danach stellte sich zweifelsfrei heraus, dass es sich bei der Person um einen Klaus Schröder handelte. Der Elektroingenieur aus Köln, angesichts der Rückkehr Lugins wieder vor dem Rätsel und der Fortsetzung des Albtraums zu stehen, war auf den kleinen Mann zugegangen und hatte ihm mit einem Faustschlag den Unterkiefer zertrümmert. Obschon sich der Aggressor bei Molinas in aller Form entschuldigte und eine vorübergehende Bewusstseinstrübung verantwortlich machte, rief das Hilfspersonal der Klinik zur Versammlung mit dem Betriebsrat auf. Der aufgeklärte Paternalismus der Brüder Faber hatte bisher im Verein mit der armseligen Situation des regionalen Arbeitsmarktes dafür gesorgt, den zunehmenden Zwang zu Personaleinsparungen, also die objektive Steigerung des Arbeitsaufwands für den Einzelnen, ja sogar einschneidendere Maßnahmen in vernünftiger Übereinkunft und Vorsicht ohne dramatische Zuspitzungen auszuhandeln. Doch was man Login angetan hatte, wurde als Misshandlung und Beleidigung aller Arbeiter des Unternehmens angesehen. Genossen, dieser Faustschlag zielte ins Herz aller Arbeiter und Spanier hier. Den Fahrer des Klinikbusses, erster Redner und radikalstes Element der Versammlung, trennten Lichtjahre von dem gemäßigten Programm der 4 bestgestellten Einheimischen in der Firma. 2 Krankenschwestern, der Gymnastiklehrer und die Chefin der Massageabteilung. Sag besser Arbeitnehmer, denn eine Arbeiterin bin ich nicht. Diese nicht unbegründete Ansicht löste zwischen Lohn- und Gehaltsempfängern der Firma einen Streit um Wörter aus. Und die weitere Frage, welche Maßnahme die passende Antwort auf die empörende Provokation sei, führte zu einer Vertiefung der Kluft. Unsere einzige Antwort ist ein unbefristeter Streik zur Demonstration unserer Solidarität. Sonst werden sie uns wie Hunde behandeln, die es nicht rechtzeitig geschafft haben, ihre Würde zu verteidigen. Je spürbarer die Aufrichtigkeit des Engagements bei dem Busfahrer zutage kam, umso häufiger zeigte sich auf der Gegenseite ironisches Lächeln oder missbilligendes Kopfschütteln. Wir müssen Ihnen eine Lektion erteilen, die unsere Würde wiederherstellt. Der Auszug der qualifizierten Fachkräfte vollzog sich diskret, aber unaufhaltsam. Die Verpflichtung, sich für den Genossen Logoin einzusetzen, liegt jetzt ganz allein bei uns. Ich schlage vor, dass wir zum Direktionsbüro ziehen. Anstatt die Gelegenheit zu nutzen, durch eine Delegation die Leitung des Hauses mit einer Reihe fälliger Beschwerden zu konfrontieren, wollten sie den Aufstand und mit einer Aktion die Dreistigkeit der Herren strafen. Molinas, du Sklaventreiber! Wie lange noch willst du deinen Herren dienen? Molinas erschien in Begleitung von Madame Fjodorowna und dem jüngeren Faber, überzeugt davon, eine so erlesene Vertretung des Hauses müsse die Gebüter besänftigen. Molinas, cabrón, trabaja de peón! Das ist eine Gemeinheit. Wer hat sich denn bei der Firma immer wieder für euch eingesetzt? Keiner! Was heißt hier keiner? Ich habe Anfang des Jahres konsequent abgelehnt, weitere Einsparungen hinzunehmen. Da erhält man dir deinen Arbeitsplatz und du, mir kommen gleich die Tränen. Die Empörung stieg Molinas heiß in den Kopf. Das sollst du, Hurensohn, mir noch einmal ins Gesicht sagen. Der Lieferwagenfahrer trat vor und der Geschäftsführer wollte den Untergebenen an den Jackenaufschlägen packen. Dabei entging ihm ein konkretes Detail des materiell greifbaren Alltags von Klassenunterschieden. Da gab es nichts zu packen an dem flaschengrünen Overall des Lieferwagenfahrers. Doch die aggressiv vorgestreckten Hände sahen nach einer Bedrohung aus, auf die zu reagieren der Mann keine andere Möglichkeit als einen Faustschlag fand, der den Geschäftsführer voll auf die Nase traf und ihm die Brille herunterriss, die am Boden zerbrach. Hilfe! Dieser Ruf von Madame Fjodorowna war, ganz unparteiisch betrachtet, wenig berechtigt, hatte dieser Schlag auf die Nase doch gerade jenen anderen gegen Lugin vergolten, eine zerbrochene Brille für einen zerbrochenen Kiefer gezahlt. Doch die sonst so starke Russin hatte um Hilfe gerufen und setzte damit eine Mechanik von Wechselwirkungen in Gang. Zwei Wachmänner stürzten sich auf die Gruppe der Demonstranten, in der Linken eine Pistole und schlugen mit der Rechten auf Leute ein, die derlei nicht gewöhnt waren. Zwei Putzfrauen fielen die Treppe hinunter und der Anblick der weinenden Frauen, die mit gespreizten Beinen wehrlos und blutend dasaßen, brachte die Männer in Wut. Sie gingen auf die zwei Wachleute los und prügelten ihnen mit Gegenständen die Köpfe blutig. Mit dem Angriff auf die Ordnungskräfte war eine Grenze überschritten und die Demonstranten begannen systematisch gegen alle gewohnten Tabus zu verstoßen, um die Direktion an den sensibelsten Punkten zu treffen. Sie drangen schließlich in den Lieblingsbezirk der Kurgäste zwischen Swimmingpool und Tennisplätzen ein, wo eine Reihe von Frauen ihre bloßen Brüste sonnten. Ihre schrillen Schreie riefen die über den Bereich des Klinikgeländes verstreuten Kräfte der übrigen kurenden Gäste zusammen und unter Führung von Sullivan und dem Oberst AD formierte sich ein Stoßtrupp, der von den Demonstranten im ersten Anlauf überrannt wurde. C'est extraordinaire! Wonach die Sache in eine allgemeine Prügelei ausartete, bei der die Kurgäste nach und nach, aber unaufhaltsam in die Defensive gedrängt und zum Schluss erniedrigend in die Flucht geschlagen wurden. Da übertönte ein Knall das allgemeine Geschrei. Serrano tauchte mit einer Gruppe von Ordnungskräften auf und trieb die aufständischen Eingeborenen mit Gummigeschossen auseinander. Noch aber war der Aufstand nicht beendet. Die Vertreter der Arbeiterschaft erklärten sich in permanenter Versammlung, zogen sich in die Gymnastikhalle zurück und verkündeten ihren Beschluss als Ausdruck des Protests gegen die üble Behandlung, der sie sich ausgesetzt sahen, in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten. Ein Hungerstreik? Sanchez Bolin stand mit Carvalho und Gastein auf dem Balkon des Salons der Klinik, von wo aus sie das Schlachtfeld überblickten. Wie wenig Sinn hat das Wort Hunger hier? Carvalho und Gastein wussten nicht, ob das eine Frage sein sollte und starrten selbstvergessen hinunter zu dem alten Badetempel. Damit könnte wieder Frieden einkehren in das Kurbad. Der bezahlte Killer Karl Frisch hatte irgendwelche uralten Rechnungen beglichen und seine gerechte Strafe gefunden. Der Exterminator ist eliminiert. Bleibt nur noch der Mörder des Mörders. Aber vielleicht sollte man dem einfach nur dankbar sein.